Kundgabe 4543. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.01.1949. Letzte Stunde. Einbruch der Nacht. Lichtträger. Die Weltenuhr zeigt die letzte Stunde an. Wisset ihr, was das bedeutet? Dass ihr kurz vor dem Ende steht, dass dann eine Nacht anbricht von entsetzlicher Dunkelheit für alles Geistige, das nicht zum Licht zu mir gefunden hat. Noch aber ist leichtes Dämmerlicht gebreitet über die Erde. Noch gibt es Lichtstrahlen, die im Umkreis leuchten und es den Menschen möglich machen, den Weg zu finden. Und diesen Lichtstrahlen solltet ihr euch zuwenden. Ihr sollt nicht glauben, dass sie ständig leuchten, denn so die Nacht hereingebrochen ist, wird auch dieses Licht dorthin getragen werden, wo es keine Finsternis gibt, wohin ihr Menschen aber nicht mehr gelangen könnet, so ihr nicht zuvor schon den rechten Weg eingeschlagen habt. Beeilet euch, denn nur noch kürzeste Zeit brennen die Lichtlein, die eure Rettung sein können. Die ersten Schatten der Nacht senken sich schon herab. Und was die Nacht bedeutet für euch Menschen auf dieser Erde, das gebe ich euch ständig kund. Größte Finsternis umfängt euch und macht euch unfähig zu jeglicher Tätigkeit. In qualvoller Umgebung werdet ihr weilen und euch nicht frei machen können von den Fesseln, in die ihr geschlagen werdet ob eures Verlangens nach den Gütern dieser Erde. Und es wird kein Leben mehr in euch sein, keine Kraft zur Tätigkeit, denn die Finsternis lähmet alle Kraft, die der Mensch sonst sein eigen nannte. Und die Nacht wird endlos währen, ehe wieder ein Strahl des Lichtes durchbrechen wird. Noch ist Licht auf Erden, trotz der vorgeschrittenen Tageszeit. Noch leuchtet meine Gnadensonne vereinzelt und sucht auf, die Menschenherzen einzuwirken. Noch liegt der Weg nach oben erkenntlich vor euch. Noch treten euch immer wieder Lichtträger in den Weg, euch aufmerksam machend auf die Unebenheiten und Gefahren, die euch drohen, so die Nacht euch überrascht. Doch ihr könnet den Weg noch zu Ende gehen, so ihr nicht säumig seid. Er ist nur ganz kurz. Und die einbrechende Nacht kann euch schon am Endziel finden und euch nicht mehr schaden, wenn ihr nur euch beeilet, auf den rechten Weg zu gelangen und dem Licht nachgeht, das allerorten angezündet ist für die irrenden Wanderer, auf das sie recht gehen und zum Ziel gelangen. Doch wehe, wenn die Nacht sich niedersenkt und ihr in der Finsternis steht und kein Lichtlein mehr erblicken könnet. Dann ist euer Los entschieden. Dann gibt es für euch endlose Zeiten keine Helligkeit mehr. Ihr müsset schmachten in der Nacht des Todes, und euer Los wird ein bitteres sein, durch eigene Schuld. Amen.